Ein Sprecher des Koreanischen Komitees für Frieden in Asien und Pazifik nahm am 1. Juni eine Stellung. Darin hieß es: Erschrocken vor der außergewöhnlich verstärkten militärischen Macht der TVRK führen die USA unter Einsatz der Schlachtverbände mit den atomgetriebenen Flugzeugträgern Calvinson und Donald-Trägern auf dem koreanischen Ostmeer die gemeinsame Militärübung durch und beschäftigen sich gleichzeitig Tolkien mit der Modernisierung und Erhöhung der Angriffsfähigkeit ihrer atomaren Kriegsmittel für den Notfall auf der koreanischen Halbinsel. Sie rekonstruieren das Kampfsystem der atomgetriebenen Flugzeugträger der Nimitz-Klasse wie des Flugzeugträgers Abraham Lincoln, sodass auf denen die neuesten Stealth-Kampfflugzeuge F-35C, mit denen man die strategischen Objekte der TVRK präventiv angreifen kann, aufgeladen werden können. Durch die Verstärkung der Abwurfübung der präzisen ferngelenkten Bombe GBU-12 versuchen sie, die Schlagkraft gegen die bewegenden Ziele zu steigern. Sie erweitern durch die Vergrößerung der Zahl der Flügelraketenröhre der atomgetriebenen U-Boote der Virginia-Klasse, deren Mission den Angriff tief ins gegnerische Gebiet darstellt, von 12 auf 40, deren Angriffsfähigkeit auf Bodenziele auf dreifach. Gleichzeitig machten die USA bekannt, dass sie die Gefechtsfähigkeit des im Mai des Vorjahres gebauten Stealth-Zerstörers zum Volt maximal erhöhen und diesen in absehbarer Zeit auf dem Wassergebiet um Südkorea einsetzen würden. Das zeigte erneut eindeutig, dass die böse Absicht der USA, mit der Kraft die TVRK zu ersticken und in der asiatisch-pazifischen Region die militärische Überlegenheit zu behaupten und ihre Ambition auf die Weltherrschaft um jeden Preis zu erfüllen, keinesfalls zu verändern ist und dass die USA die Lage auf der koreanischen Halbinsel und um deren Umgebung verschlechtern. Falls die USA die Realität nicht genau einsehen und weiterhin die aussichtslose militärische Konfrontation verfolgen, ist die TVRK dazu bereit, die USA bis zum Letzten zu quälen und den USA ein größeres Geschenk zu geben. Die Zeit, die Gerechtigkeit und der endgültige Sieg gehören uns mit den stärksten Atomwaffen. Das sollten die USA genau einsehen und jetzt eine kluge Wahl treffen, bevor ihr Ansehen beeinträchtigt wird. Es ist noch nicht zu spät.